über deinem Höhenflanker Ritt. So kalt, gelockt erglänzt der Sonnenschein, in tiefes Herz hinein. Im Wald, im grünen Walde, da steht ein Försterhaus. Im Wald, im grünen Walde, da steht ein Försterhaus. Da schaut an jedem Morgen We'll be right back.